Kommen wir den Weltraumaffen. Heute mal mit einer etwas anderen Sendung, auch nicht live, sondern ich bin hier nur, der Capstock, und ich habe einen Gast bei mir, und zwar die Gwenny. Hallo. Und die Gwenny, die möchte uns heute mal erzählen, wie es bei dieser Veranstaltung war. Ich habe das ja auch mal eingeblendet, das PDF von der Einladung, lauter, stärker, weiter. Netzwerktagung Geschlechterdemokratie, da bist du hingegangen. Da bin ich hingegangen. Angemeldet habe ich mich eigentlich in dem Glauben, dass es eine Aktion ist, weiß ich nicht, abends ein, zwei Stunden. Ich habe da leider nicht so gründlich gelesen, habe dann kurz darauf gemerkt, dass es eine Tagung ist. Gut, habe ich natürlich trotzdem gemacht und es war dementsprechend anstrengend, muss ich sagen, also zumal ich mich ja auch die ganze Zeit zusammengerissen habe, um nicht rauszufliegen. Und ich habe versucht, so ja objektiv wie möglich an die Sache ranzugehen, da einfach auch mal zu gucken, den Leuten da mal eine Chance zu geben. Und wurde auf der einen Seite, war ich dann doch positiv überrascht, weil einige sehr positive Dinge da auch zustande kamen. Und auf der anderen Seite wurden natürlich meine schlimmsten Befürchtungen auch wahr. das Ganze ging damit los, dass wir uns so einen Haufen Vorträge anhören durften. Da machte den Anfang die Frau Dr. Ines Kappert vom Gunda-Werner-Institut. Ja, das war ja von der Böll-Stiftung auch so. Vielleicht noch dazu. Genau, das war die Böll-Stiftung. Zusammen mit, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, einer Frauenstiftung, der Landesstelle für Frauenbildung und Projektberatung in Sachsen. Genau, die haben das zusammen veranstaltet. Ja, da ging es dann auch recht fix los dann mit dem ersten Vortrag. Und das war eben dann die Frau Ines Kappert, die dir wahrscheinlich ein Begriff ist durch das Portal Agentin. Okay. Die hat das nämlich aus dem Boden gestampft. Die Verantwortliche, ja. Genau, darum ging es dann auch recht fix, um dieses Portal. Und darum, wie fürchterlich es für sie war, zu sehen, dass da auch Kritik aus den eigenen Reihen kam. Ja. Also, dass eben nicht nur die typischen Antifeministen und die typischen Rechten da Kritik geäußert haben, das war ja klar, das war ja zu erwarten, sondern dass da tatsächlich auch Kritik aus den eigenen Reihen kam. Das war für sie ganz fürchterlich. Zu sehen, dass sich die Leute quasi gegenseitig behindern in den eigenen Reihen. Weil sie eben, also bei ihr hat man nicht gemerkt, dass sie irgendwie eingesehen hätte, dass das vielleicht dieses ganze Portal vielleicht ein bisschen daneben war und das Ganze so ein bisschen an Pranger erinnert hat. Das war, das für war sie ja quasi so eine Liste von Antifeministen. Genau, genau. Und auch nicht nur Antifeministen, sondern jeder, der mal irgendwie mit einem Antifeministen in Berührung kam, ne? Da vielleicht mal sich vielleicht mal positiv über jemanden geäußert hat oder durch eine Aussage in dieselbe Richtung geschoben werden konnte, das war eigentlich ein Online-Pranger, ne? Mhm. Ja. Und da hat sie dann aber auch nochmal darauf hingewiesen, dass bisher keine Verleumdungsklagen eingegangen sind und das wohl auch nicht zu erwarten ist. Aber das scheint wohl von vielen Seiten angedroht worden sein. Denke ich, sonst hätte sie es nicht erwähnt. Ne? Das war ihr nämlich ganz wichtig. Was sie aber vorher noch erwähnt hat, und das fand ich ganz toll, also was sie gleich erstmal zu Anfang schön klargestellt hat, war, dass sie insbesondere und das Gunda-Werner-Institut dann wohl auch, der Heinrich-Böll-Stiftung, keine feministische Arbeit für die weiße Mittelschichtsfrau machen. Ja. Okay. Das kam erstmal gleich so völlig aus dem Zusammenhang gerissen. So, das muss ich jetzt erstmal klarstellen. Wir leisten hier keine feministische Arbeit für die weiße Mittelschichtsfrau. Für wen dann? Für die, ich denke, schwarze Unterschichtsfrau dann. Ach so. Na, sie ist ja auch so ein bisschen spezialisiert auf Geflüchtete, ne? Und hat da auch zusammen mit der im Gunda-Werner-Institut, genau, hat da auch dieses Autorenportal für geflüchtete Menschen ins Leben gerufen. www.weiterschreiben.jetzt. wo dann quasi geflüchtete Menschen, ich gehe davon aus, dass es halt größtenteils geflüchtete Frauen sein werden, mit Verlagen hier in Verbindung gebracht werden, damit die hier als nicht einfach, das hatte sie auch noch gesagt, also dass damit die hier nicht einfach nur als Putzfrauen oder Krankenpfleger arbeiten, sondern damit die hier als Autoren Fuß fassen können. Weil ja anscheinend Krankenpfleger und Reinigungskräfte das nichts Erstrebenswertes. Ja, das braucht man ja auch eigentlich nicht. Nee. Auch Autoren. Ja. Ja, da hatte sich dann auch gleich noch jemand im Publikum gemeldet, hatte gefragt, wie es denn da mit den Aufrufen aussieht auf diesem Autorenportal. Da konnte sie aber leider keine Zahlen liefern. Bisschen schwach für jemanden, der das Ganze so ins Leben gerufen hat, aber naja. Hatten dafür, glaube ich, auch einen Preis bekommen. Aber frag mich nicht, welcher der 3 Milliarden feministischen Preise das jetzt war, die es da so gibt. Aber ja, sehr, sehr sympathische Person, muss man so sagen. Ja, war auch ein relativ kurzer Vortrag. Im Nachhinein habe ich dann noch mitbekommen, dass die eine Zeit lang Redakteurin bei der Taz war und da das Meinungsressort geleitet hat. Und was hat sie noch gemacht? Und sie, weiß ich nicht, Gendersensibilisierungskurse unterrichtet sie wohl irgendwo. Was auch immer das sein mag. Ja, das war es auch eigentlich schon mit dem ersten Vortrag. Der zweite war dann gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Der zweite Vortrag, da ging es unter anderem um die Abtreibungsproteste in Polen 2016. Und der Vortrag selbst wurde geführt von einer jungen Frau, die bei einer gemeinnützigen Organisation in Berlin wohl irgendwie mit drin steckt, die dafür sorgen, dass Frauen aus Polen hier in Deutschland kostengünstig und sauber Abtreibungen vornehmen lassen können. Da kann man sich jetzt streiten, was man von Abtreibung hält und ob man das gut findet. Aber der Vortrag an sich war schön ehrlich, es war schön unaufgeregt, also sie hat einfach ganz ruhig über ihre Arbeit berichtet, dass da eben in regelmäßigen Abständen sich Frauen aus Polen melden und dann die dann dafür sorgen, dass die nach Berlin kommen können und da dann mit Spenden das halt einfach finanziert wird, dass diese Frauen dann hier eine Abtreibung vornehmen lassen können. Also da muss ich sagen, von dem Vortrag war ich eigentlich relativ begeistert. Da gab es eigentlich auch nichts dran auszusetzen. Wir könnten jetzt natürlich eine Abtreibungsdiskussion vom Stapel brechen, aber ich glaube, das möchtest du nicht. Nee, muss nicht sein. Nee. Ich wundere das jetzt nur, weil naja, die Frauen aus Polen werden ja wahrscheinlich nicht schwarze Unterschichtenfrauen sein. Nee, das war ja auch nicht das Gunda-Werner-Institut. Ach so. die war da schon fertig, die gute Frau, die sich nicht auf weiße Mittelschichtsfrauen spezialisiert hat. Ja. Ich finde das auch, ich habe das gehört und dachte, okay, fühlt sich jetzt hier niemand vor den Kopf irgendwie gestoßen, weil um mich rum alles voll weiße Mittelschichtsfrauen, ja. Aber die haben alle begeistert genickt. Ja, also die sehen das schon ein, dass sie noch zu privilegiert sind, als dass das Gunda-Werner-Institut feministische Arbeit für sie leisten sollte. Tja. Ja. Meinetwegen. Ja. Ja, das war dann eben dieser Vortrag dieser Abtreibungsvortrag. Der war, wie gesagt, ganz gut. Danach gab es einen Vortrag über feministische Aktivistinnen in der Türkei, der an sich auch gar nicht so schlecht war. Ach nein, Moment, ich muss noch mal zurückgehen zu dem Abtreibungsding. Danach gab es nämlich noch eine Fragerunde. Und da ging es dann unter anderem darum, was man den Frauen schon alles vorschreibt während der Schwangerschaft. Wie viele Dinge ihnen vorgeschrieben werden, was sie lassen müssen, was sie tun dürfen, was sie nicht tun dürfen. Und das ist ja alles ganz fürchterlich und schrecklich. Und dann meldete sich eine junge Frau zu Wort und erwähnte dann, dass man in dem Zusammenhang dann von der Behindertenfeindlichkeit reden muss, die hier grassiert. Okay. Weil? Ja. eine Frau, die aktiv zu verhindern versucht, dass ihr Kind geschädigt zur Welt kommt, ist behindertenfeindlich. Okay. Ich höre, wie du Luft holst. Ja. Ja, ja. Also ich habe mir eigentlich vorgenommen, da die Klappe zu halten, weil ich mir gedacht habe, du hast dem Chris versprochen, du gehst dahin, du willst es auch bis zum Ende durchziehen, also hältst du am besten einfach die Klappe und sagst einfach nichts. Dann ist auch das Risiko nicht so groß, dass du rausgeworfen wirst. Aber da habe ich Schnappatmung gekriegt. Und da musste ich mich dann auch zu äußern und habe das auch gesagt, dass ich gerade ein bisschen geschockt bin, dass was hier irgendwie in einen Topf geworfen wird. Und dass der Wunsch, dass das Kind gesund zur Welt kommt, ja nichts damit zu tun hat, dass man im Falle einer Behinderung des Kindes dieses Kind nicht lieben würde. Ne? Ja. Ja, da wurde dann recht schnell ein Punkt gemacht, es sei keine Zeit jetzt und wir machen jetzt eine Pause und dann soll man doch einfach privat darüber reden. Und das habe ich dann auch tatsächlich gemacht. Ich habe mir dann die junge Frau nochmal gekrallt. Und da ist mir so ein bisschen klar geworden, dass sich der Feminismus hier selbst zerlegt und wirklich rasant selbst zerlegt. Weil was mir aufgefallen ist, auf dieser in dieser ganzen Aktion, wenn du da neu bist und du möchtest dir erstmal nur ein Bild machen, wirst du von vielen Seiten behandelt, als wärst du dumm. Wenn du nicht alle 685 selbsterdachten feministischen Fachbegriffe kennst, dann bist du dumm. Und wenn du nicht schon mindestens 20 Jahre in der feministischen Szene bist, dann bist du auch dumm. Und dann muss man grundsätzlich mit dir reden, als wärst du ein kleines Kind. Und das ist mir dann in dieser Diskussion mit dieser guten Frau aufgefallen, die dann versucht hat, mir die Welt zu erklären, zusammen mit ihrer Freundin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt wirklich dahin gegangen wäre mit dem Gedanken, ich gucke mir das jetzt an und vielleicht ist das was für mich und vielleicht finde ich dann zum Feminismus, an der Stelle wäre ich rückwärts rausgestolpert. Ja. Und ich denke, die schaden sich natürlich damit noch mit am meisten, aber das war wirklich eklig. Sie hat dann auch meine Frage gar nicht mehr beantwortet. Ich habe mehrmals versucht, aus ihr rauszukriegen, wo sie den Zusammenhang sieht. In ihrem Frauen aktiv was dagegen tun, dass das Kind geschädigt zur Welt kommt, dann ist sie behindertenfeindlich. Frage hat sie nicht beantwortet, hat immer weiter drumherum geschwurbelt. Dann hat sie mir irgendwelche Bücher empfohlen, die damit gar nichts zu tun hatten. Und dann hat sie noch irgendwelche Geschichten erzählt von Bungee-Jumping machenden schwangeren Frauen, die damit auch nichts zu tun hatten. Und dann war aber leider die Pause vorbei. Also auf die Frage habe ich leider keine Antwort bekommen. Ja, das war noch sehr spannend. Und das war für mich ziemlich, ziemlich eklig, muss ich sagen. Und dann ging es eben um die feministischen Aktivistinnen in der Türkei. Und der Vortrag wurde geführt, das kann ich dir auch sofort nochmal sagen. Ich muss mal ganz kurz hier gucken. Sibel Schick, so eine freie Autorin, hat auch eine ganze Weile für die Taz wohl geschrieben und hat ein Projekt ins Leben gerufen, das Erktolia heißt. Ne? Also findest du unter Erktolia.org. Ist wohl so eine türkisch-feministische Aktion, die unter anderem zum Beispiel, ich glaube Anfang des Jahres oder so, so eine Aktion gestartet haben, wo sie türkischen Männern gesagt haben, sie sollen ihrer Mutter doch mal ein Dildo schenken oder ein Vibrator. Und da gab es dann natürlich ein Riesendrama auf Twitter, okay, weil das die türkischen Männer gar nicht lustig fanden. Na, also die gehen wohl so ein bisschen über die Schiene, da mal so ein bisschen zu provozieren. War an sich auch gar kein schlechter Vortrag, aber es wurde natürlich tunlichst vermieden, darauf hinzuweisen, dass der feministische Rollback in der Türkei eventuell vielleicht mit der Reislamisierung durch Erdogan zu tun haben könnte. Das wurde natürlich nicht erwähnt. Also mit dem Islam hat das nichts zu tun und da werden jetzt ständig türkische Frauen werden ständig umgebracht, ohne dass die Männer dafür belangt werden. Und das Schuld daran ist der Mann. Das Welcher war Mann? Deren Fazit jetzt auch immer. Oder wie? Das war deren Fazit. Ja, so ungefähr. Also so ein richtiges Fazit gab es nicht. Also ich denke, ihr war schon klar, dass das vielleicht was damit zu tun haben könnte, dass da der Islam wieder wieder richtig schön auf dem Vormarsch ist, aber das sprichst du da halt nicht aus, ne? Also jedenfalls nicht, wenn du blöd bist. Wenn du nicht blöd bist. Sie hat halt so ein bisschen, sie ist da so drumherum geeiert, hatte ich das Gefühl. Mhm. Ja. Also auf der einen Seite immer darauf hingewiesen, wie schlecht es den Frauen in der Türkei geht. Und auf der anderen Seite aber nicht so richtig das Problem ansprechen wollen. Und wie gesagt, also der Begriff Islam ist in dem Vortrag kein einziges Mal gefallen. Und ich denke, wenn wir über Feminismus und Türkei und Frauenrechte und Türkei reden, dann muss man da auch irgendwie über den Islam reden. Definitiv, ja. Ja. Ja, ich wundere mich ja auch, also in dieser ganzen Deniz Yücel-Geschichte und so, wo sie jetzt ständig über die Journalisten reden, die in der Türkei eingesperrt werden. Wir hatten bei den Weltraumaffen auch mal so einen Artikel darüber, dass halt häufig auch die ganzen Frauen alle eingesperrt werden von irgendwelchen Oppositionellen, einfach wenn die besuchen kommen, so direkt auch ins Gefängnis. Hm. Und da habe ich bisher auch noch niemanden was drüber sagen hören. Nö. Ja, es ist erschreckend so ein bisschen. Und du merkst halt auch, also es wurde unheimlich viel auf dieser Veranstaltung gesprochen, dass man aus seiner eigenen Blase ausbrechen muss. Der Satz ist extrem oft gefallen. Aber so wirklich, wirklich tun, tut's keiner. Ja, das ist ein beliebter Talking Point in der politischen, also bei Leuten, die in irgendwelchen Parteien sind generell. Also ich habe das so oft gehört schon von so vielen Leuten aus unterschiedlichen Strömungen. Das ist gerade auf jeden Fall ziemlich in, das so zu sagen, dass man das mal machen sollte. Mhm. Ja. Also das fand ich ein bisschen schade, weil ich fand auch die Rednerin gar nicht schlecht. Die war echt flippig und das hat auch Spaß gemacht, ihr zuzuhören eigentlich. Die Art und Weise, wie sie geredet hat und ja, aber hat halt viel geredet und wenig gesagt, ne? Oder wenig Wichtiges gesagt. Ja, also natürlich, dass es natürlich extrem viele Probleme in der Türkei gibt, gar keine Frage. Ne? Sie ist dann auch nochmal so ein bisschen auf das Thema Abtreibung eingegangen und hat dann zum Beispiel auch berichtet, dass Abtreibung in der Türkei derzeit ja noch nicht verboten ist, dass es aber tatsächlich oft vorkommt, dass Frauen Krankenhäuser anrufen, um da sich zu informieren, wie es mit einer Abtreibung aussieht und ihnen gesagt wird, Abtreibung ist in der Türkei verboten. Und dann auch nicht weiter nachgefragt wird, also dass da gezielt eine falsche Information rausgegeben wird. Ne? Hm. Solche Sachen zum Beispiel. Aber es ist, ja, aber wo es herkommt, das darf man halt nicht sagen. Ich glaube, am liebsten wäre es gewesen, wenn man da einfach wieder so ein bisschen die Schuld auf den weißen Mann hätte schieben können. Ne? Ja. Ja. Aber, naja. Ja, war auch, also die Vorträge an sich waren alle relativ gehalten. Die Fragerunden waren relativ langweilig, weil sich die Leute meistens irgendwie nur zugestimmt haben. Ja. Und sich gegenseitig so ein bisschen, ja, verbal getätschelt haben. Da ist nicht viel Spannendes passiert. Der Beitrag, der danach kam, war von Elsa Hennig von der Organisation E-Vibes. Die gehören zu diesem Pro-Choice Sachsen. Das sind ja mehrere Organisationen, die sich zu diesem Pro-Choice Sachsen zusammengeschlossen haben. Und da ging es um den Schweigemarsch gegen Abtreibung in Annaberg-Buchholz. Und es ist ja schön und gut. Also man kann sich ja darüber echauffieren, dass es Leute gibt, die gegen Abtreibung sind. Aber da ging es jetzt im Endeffekt darum, dass da eine riesengroße Gruppe von Antifa und Feministen und Gender, was auch immer es da alles gibt, sich zusammenschließen, dann nach Annaberg-Buchholz fahren. Ist das Sächsische Schweiz? Bin mir gerade nicht sicher, wo Annaberg-Buchholz ist. Auf jeden Fall im Osten, im großen, bösen Osten. Im kalten, dunklen. Und da dann Randale veranstalten, weil da etwa knapp 500 fundamentalistische Evangelikale schweigend durch die Gegend marschieren. Also die sagen kein Ton. Das sind etwa 500 Fundis, die marschieren dann da von der Abtreibungsklinik, da marschieren sie los, marschieren sie durch den Ort, sagen währenddessen keinen einzigen Ton. Und dann kommt halt Pro-Choice Sachsen zusammen mit E-Vibes und noch, weiß ich nicht, noch anderen Zusammenschlüssen, Antifa, und macht dann da Randale. Dann nehmen die den Leuten die Plakate weg, dann fangen die an, die unter den Plakaten zu treten, dann greifen sie Polizisten an, dann wurden letztes Mal, glaube ich, auch welche wegen Wildpinkeln festgenommen. Also im Vortrag wurde natürlich behauptet, die Polizei würde die Aktivisten grundlos festnehmen. Ne? Aber naja. Ja, das war dann der Vortrag da über diesen Schweigemarsch. War eigentlich auch nur ein einziges, wir sind die Guten, na, und wir dürfen das und wir sind so cool, weil wir kriegen so viele Leute irgendwie zusammen, die dann da voll Terror machen. Aber dass das irgendwie total daneben ist, dass da so ein Aufriss gemacht wird, wegen knapp 500 Leuten, die schweigend durch die Gegend laufen, mit Transparenten wie Abtreibung ist Mord und jedes Leben ist schützenswert. Das ist jetzt natürlich was, da muss man natürlich Randale machen. Das kann man nicht einfach so stehen lassen. Dementsprechend war der Vortrag hat ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Ja, jedes Leben ist schützenswert, das ist ganz klar faschistischer, ja, klar. Was sagen nur Faschisten, glaube ich. Ja, sicher, weil die ja, keine Ahnung, also die Selbstbestimmung der Frau missachten und was weiß ich nicht. Ja, also wie gesagt, über Abtreibung kann man sich, glaube ich, dumm und dusselig diskutieren und es ist, ne, vollkommen legitim dafür zu sein, finde ich, es ist vollkommen legitim dagegen zu sein. Ich stehe da irgendwo so ein bisschen in der Mitte. Aber ich finde es halt einfach erschreckend, dass es inzwischen in Ordnung ist, ein Protest, einen friedlichen Protest von anderen Menschen so massiv und immens zu stören, teilweise auch mit Gewalt. Und die machen dann da einen riesen, riesen Krach, wenn die Leute da lang marschieren. Freuen sich dann darüber, dass sie mit diesem Krach die anderen Leute übertönen. Ist jetzt auch nicht so schwierig, weil die halten ja die Klappe. Hm. Ne? So. Und einfach diesen Protest nicht zulassen wollen. Also wenn es nachher geht, dann darf muss dieser Protest verboten werden. Ja. Ja. Haben die das eigentlich auch irgendwann mal, weil ich war ja auch mal bei so einer Veranstaltung im Bundestag von den Grünen und da ging es ja ganz stark darum, Antifeminismus und Homophobie miteinander zu verbinden, so nach dem Motto, diese ganzen Rechten, die ein Problem haben mit Homosexuellen, das sind quasi die gleichen, die auch ein Problem haben mit Feminismus. Hm. Ging das da auch so ein bisschen in die Richtung, oder? Ja, also im Endeffekt wurde, wenn der Begriff Antifeminismus fiel, dann recht, ich mag jetzt nicht wahllos sagen, aber antifeministisch ist halt alles, was gegen das Gute ist. Und das Gute ist halt Feminismus und Gender und Queer-Kram. Mhm. Na, also die schmeißen das schon alles in einen Topf. Na, also wenn du homophob bist, dann bist du natürlich gleichzeitig auch Antifeminist, weil der Feminismus ist ja auch für Homosexuelle da. Na. Also der Feminismus kümmert sich ja quasi um alles, nur nicht um Männer. Also offiziell natürlich doch auch. Ne? Mhm. Das ist ja das, was du auch immer wieder zu hören bekommst. Der Feminismus ist auch für Männer da. Ja, genau. So. Männerrechte brauchen wir gar nicht, weil das macht der Feminismus ja schon. Das Patriarchat ist halt auch für Männer schlecht und der Feminismus kümmert sich drum. Ja, natürlich. Ihr müsst nur dem Feminismus vertrauen. Ja. Und das ist wirklich, da habe ich mich ein bisschen erschrocken, muss ich sagen. Nachdem ich wirklich so den ganzen Tag mit diesem Kram reingezogen habe, ohne was dagegen zu sagen, ich war da am Ende so zugelullt von diesem Zeug, dass ich gemerkt habe, dass es mir leicht fiel, diesen Gedankengängen zu folgen und dass ich gar nicht mehr so entsetzt war von diesen Leuten. Also als ich da raus war, musste ich erstmal einmal tief durchatmen. Ja. Okay. Also es war schon echt, weil du hast ja da dann auch, die Leute sind unter sich. Das heißt, du hast da nicht wirklich irgendwelche Reibungspunkte. Das heißt, so diesen Radikalfeministen, den wir auch gerne mal auf Twitter treffen, der dann ausfallend wird, rumkreischt und hysterisch wird, den hast du da nicht, weil die sind ja da in ihren Safe Spaces. Ne? Und dementsprechend sind die da alle auch ganz lieb und gesittet. Und war ein bisschen seltsam. Mhm. Ja, das ist schon klar. Ich habe die beginnende Gehirnwäsche gespürt. Viele von diesen Leuten, die halt ein bisschen schlauer sind und das akademisch irgendwie machen, die sind jetzt auch nicht so die Krawall-Onkel. Nee. Und also als ich da damals im Bundestag war, habe ich auch diese Sabine Haag, das ist so eine von den größten Genderforschern und so in Deutschland. Mhm. Die hat auch ganz ruhig erzählt, ne? Also. Aber ja. Mir ist da im Sitzen schwindelig geworden von diesem ganzen Kram, was die da irgendwie von sich gegeben haben. Ich fand das ganz, ganz schön furchtbar und ich wusste auch nicht, was ich da jetzt hätte sagen sollen, um da irgendwie da irgendwas zu sagen, ne? Also zu diesem ganzen Kram. Und im Endeffekt, ja, bin ich da rausgegangen, ohne ein Wort zu sagen. Ja, irgendwann weißt du auch gar nicht mehr. Also zum Ende hin habe ich mir zwischendurch gedacht, ja, auch mal geht es eh nicht mehr lange. Reiß doch vielleicht einfach mal die Klappe auf. Aber dann sitzt du da und denkst dir, was willst du dazu sagen? Also, du kriegst es in die Leute ja eh nicht rein. Wenn die jetzt den alten weißen Mann als Feindbild haben wollen, dann kannst du dich da hinstellen und kannst denen sagen, dass sie Unfug erzählen und dass das sexistisch ist und rassistisch und das begreifen die sowieso nicht. Na, dann kriegst du es plötzlich von allen Seiten dann ab. Und zum Ende hin habe ich mir einfach nur gedacht, hoffentlich ist es gleich vorbei. Also, es klingt jetzt wahrscheinlich schlimmer, als es war. Also, so fürchterlich war die ganze Aktion ja gar nicht. Was mir halt wirklich gegen den Strich ging, war zum einen diese junge Frau mit ihrer Behindertenfeindlichkeit, die angeblich einem täglich mehrmals hier in Deutschland um die Ohren gehauen wird. Und ja, eben mit dem Schweigemarsch. Ne, das war so das, was mir halt einfach mir ein bisschen schwer im Magen lag. Also die gute Frau vom Gunda-Werner-Institut, die fand ich halt einfach ein bisschen amüsant. Ne? Und der Rest war halt eigentlich in Ordnung. Zum Schluss kam dann nochmal die gleichstellungspolitische Sprecherin der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen aus Sachsen, die einen Vortrag gehalten hat. Also eigentlich, und das stand so im Programm, eigentlich sollte sie ihre Perspektiven auf Geschlechterdemokratie in Sachsen vorstellen und feministische und antifeministische Politik in Sachsen diskutieren. Die hat dann da, ich glaube, in knapp 6 Minuten eigentlich so einen kleinen Wahlkampf veranstaltet, hatte ich das Gefühl. Mhm. Na, also die hat da einfach nur alles Mögliche runtergerasselt. Dann hat sie erwähnt, dass Feminismus eben auch für Männer da ist. 2 Sekunden später hat sie gesagt, dass sie dass ja Antifeministen immer sagen, wo bleiben denn die Männer? Und das sei ja antifeministisch. Aber Feminismus ist halt auch für Männer da. Und ja, war ein bisschen seltsam. War halt grün, ne? Ja. So sehen die das auf jeden Fall. Ja, klar. Ja, und dann war es das eigentlich auch schon mit den Vorträgen. Das war, wie gesagt, also das Ganze ging um 21:45, glaube ich, ging das los, die Vorträge. Und die waren um 13 Uhr. Um 13 Uhr waren die durch. Es ging relativ fix. Mit einer kleinen Pause von, ich glaube, 10 Minuten dazwischen. Und dann war ja erstmal Mittagspause. Und dann ging es mit diesen Workshops weiter. Was ich sehr, sehr schön fand, war in der Mittagspause hatte ich mit den Leuten, mit denen ich auch da war, bin ich ins Gespräch gekommen, noch mit 2 jungen Frauen. Einmal eine Frau, eine Mitarbeiterin in der Frauenförderung hier in Dresden. Und ich glaube, eine Psychologiestudentin war die andere, kann ich jetzt nicht mehr genau sagen, die extrem offen waren für andere Meinungen. Ja, und das kenne ich ja so. Feminismus kriege ich ja mehr so online mit. Ne? Da kenne ich das nicht so. Wenn du damit mit Feministen diskutierst, dann machen die schnell die Tür zu, sobald sie merken, der hat eine andere Meinung. Ne? Die waren da extrem, extrem aufgeschlossen. Das fand ich sehr schön. Also eben insbesondere auch, weil das jemand von der Frauenförderung zum Beispiel war, die mir dann im Nachhinein auch noch ihre Karte gegeben hat, der bitte, ich soll mich melden, weil sie es liebt, mit Leuten zu diskutieren, die eine andere Meinung haben. Fand ich nicht schlecht. Na, das ging dann auch gut eine Stunde, dass wir uns da unterhalten hatten. Und sie natürlich, du hast es gemerkt, also klar, sie war Feministin und hatte auch den Großteil der Dinge, die da auch bei den Vorträgen gesagt wurden, auch mitgetragen. Ne? Aber sie war halt auch eben offen für, ja, teilweise schon antifeministische Kritik. Ne? Als ich ihr zum Beispiel gesagt habe, dass ich nicht der Meinung bin, dass Feminismus auch für Männer ist, war sie da, hat sie da eigentlich sehr sachlich, kam da eine sehr sachliche Diskussion auch zustande und auch zugestimmt, als ich gesagt habe, dass es halt erschreckend ist, wenn man sich anguckt, wie viele Frauenhäuser staatlich finanziert sind und wie viele Männerhäuser es gibt. Und wenn dann sich halt jemand hinstellt und sagt, es sei antifeministisch und total fürchterlich, wenn sich jetzt jemand hinstellt und sagt, wo bleiben denn die Männer? Dann ist es halt daneben. Na, da hat sie auch durchaus zugestimmt. Also das war eigentlich ganz die Diskussion da in die Richtung. Die Psychologiestudentin hat die meisten Zeit mit meinen Begleitern diskutiert. Da habe ich nicht viel mitbekommen, aber die wirkte auch sehr, sehr aufgeschlossen und sehr, sehr sachlich, sehr ruhig. Also du hattest durchaus auch insbesondere jüngere Leute da, die eigentlich ganz offen waren. Die dann nicht so verbohrt waren und nicht so, oh. Ja. Ja. Ja. Ja, und dann waren nachmittags die Workshops. Und da kann ich nur eine schöne Geschichte erzählen, da war ich aber leider nicht. Meine beiden Begleiter waren in dem Workshop, da muss ich jetzt nochmal ganz kurz nachgucken, wie genau der hieß. Also es gab hier Taking Care, gemeinsam Sorge tragen. Genau, nee, Armut, es war Bündnisse auf Augenhöhe. Das war der Bündnisse auf Augenhöhe, Partizipation von Frauen mit und ohne Migration in Sachsen. Ja. So. Da waren natürlich meine beiden Begleiter auch die einzigen Männer in dieser Gruppe. Und sind nach einer Viertelstunde rausgeflogen. Rausgeflogen. Ja, also gleich am Anfang des Workshops haben sich erstmal die teilgenommen haben, erstmal dafür entschuldigt, dass sie alle cis und weiß waren. Ja. Weil es sollte ja auch irgendwie um Vielfalt gehen und das war jetzt einfach nicht gegeben. Also Entschuldigung, dass ich cis und weiß bin. So, und ja, dann hatte die den Workshop leitet, wohl Migrantin, keine Ahnung woher, aber da es wohl darum ging, dass sie sichtbare Migrantin, denke ich mal irgendwie vielleicht Türkei oder so, die dann gleich erstmal erklärt hat, dass sie als sichtbare Migrantin besser ist als nicht sichtbare Migranten, wie zum Beispiel die Katharina Barley, die ja, glaube ich, aus England kommt, weil der sieht man das ja nicht an, dass sie Migrantin ist. Und dementsprechend steht sie selbst als sichtbare Migrantin über nicht sichtbare Migranten. Also ganz seltsam. Ja. Okay. Ja. Also sie ist die bessere Migrantin, weil man sie an. So. Weil sie sieht. Weil man sie sieht, weil sie nicht unsichtbar ist. Sie ist eine reinblütige Migrantin. Ja. Ja, zum Beispiel. Ja. Oh Mann. Ganz, und dann ging es irgendwie um Safe Spaces und um Schutzräume und ich weiß es nicht. Und auf jeden Fall hatte sie dann wohl irgendwas ziemlich, ziemlich haarsträubendes gesagt und dann hatte einer von meinen Begleitern wohl angeblich abschätzig gelächelt. Er selbst kann sich daran nicht erinnern. Er ist sich sicher, dass das nicht getan hat. Aber da ging dann gleich natürlich bei der Workshop-Leiterin die Alarmsirene los. Und dann hat sie ihm gesagt, er soll sich dafür entschuldigen. Und dann hat er gesagt, nein. Weil er hat nicht abschätzig gelächelt. Und dann meinte sie, ja, wenn du das nicht gemacht hast, dann hast du ja auch kein Problem damit, wenn du dich entschuldigst. Und dann hat er kurz nachgedacht und meinte dann wohl irgendwas in die Richtung, dass es keinen Sinn macht, weil sich zu entschuldigen macht nur dann Sinn, wenn er es getan hätte. Ja, und dann wurde er freundlich gebeten, den Workshop doch bitte zu verlassen. Da hatte sich dann der andere Begleiter eingemischt. Genauso. Der wurde dann auch gebeten, den Workshop zu verlassen. Und dann wurde nochmal versucht, da irgendwie vielleicht doch noch das irgendwie im Ruhigen zu klären. Und dann, ja, wollen wir das nicht sachlich klären? Es geht ja auch hier darum, Meinungsaustausch und dass man sich miteinander unterhält. Und dann wurde den beiden recht deutlich mitgeteilt, nein, hier geht es darum, Schutzzonen zu errichten. Ja, gut. Also in diesem, ich habe das ja hier gerade eingeblendet für unsere Ja. Zuschauer und da steht zum Beispiel mit drin in der Beschreibung von dem Workshop, wie können wir gut zusammenarbeiten? Fragezeichen. Ich Ja. glaube, so geht's nicht so gut. So geht's nicht so gut. Also, Außerdem die haben steht hier, bestimmt. die Referentin diskutiert mit uns über In- und Exklusionen. Ja. Hat sie bestimmt auch gemacht, nachdem die beiden draußen. Da war das bestimmt eine ganz Nachdem harmonische. sie explodiert hat, ja. Ja. Danach war das bestimmt eine ganz harmonische Runde. Ja, auf jeden Fall sind die beiden dann halt raus und hatten sich dann unten nochmal mit den Veranstaltern irgendwie ja noch warten. 2 Stunden. Und da wurde ihnen dann halt mitgeteilt, dass es natürlich schade ist. Dass sie auch gerne für die Abschluss, sollte nachher zum Abschluss nochmal oben so ein Beisammensein geben. Und dass sie da natürlich auch gerne dann dabei sein können. Aber das Wichtigste ist nun mal, dass sich die Workshop-Leiterin wohlfühlt. Und mit seinem abschätzigen Lächeln hat er dafür gesorgt, dass sie sich nicht wohlgefühlt hat. Also ist es natürlich absolut gerechtfertigt, dass sie ihn rausgeschmissen hat. Also ja. Jo. Ja. Das war ein Hate-Smile wahrscheinlich. Ich kam aus meinem Workshop raus und die kam mir entgegen im Treppenhaus und ich war dann auch einfach, ich wollte auch diese Abschlusssitzung gar nicht mehr da mitmachen. Ich war irgendwie geschlaucht und habe dann gefragt, ja, fahren wir nach Hause? Ja, ich bin rausgeflogen. Wie rausgeflogen? Ja, nach einer Viertelstunde. Ja. Was übrigens der Grund war, warum ich nicht mit den beiden in einen Workshop gegangen bin, weil ich wusste, dass das passiert. Okay. Ja, ich hab das schon befürchtet, dass es dazu kommt. Aber ich hätte nach einer Viertelstunde ist schon sportlich. Das ging fix. Er wollte dann auch noch mal fragen, ob er dafür ein Zertifikat kriegt. fürs schnelle Rausfliegen. Aber. Ja, wir sind es gibt gleich Bonuspunkte beim Patriarchat. Ja, genau. Ich sag ihm das. Der soll seine Patriarchatskarte einreichen. Gleich noch einen roten Stempel. Einmal abschätzig ja. gelacht oder gelächelt im Migranten-Panel. Ja. Workshop. Das ist echt. Ja, also war interessant. Die ganze Aktion. Und nicht ganz so schlimm, wie ich befürchtet hatte, aber eben. Ist ja wie im Bootcamp, irgendwie, wenn man da nicht lächeln darf. Nee, du darfst schon lächeln, aber nicht abschätzen. Ach so. Also zustimmend vielleicht, weiß ich nicht. So ein zustimmendes, wenn du dabei auch noch so nickst, so langsam, so leicht und ihr damit signalisierst, du machst alles perfekt und super. Ich glaube, das war ein klarer Fall von Smiling by Mail. Ja, so. das ist diese toxische Maskulinität, die da ein. Genau. Ja. Das ist schon wirklich, also wenn, die macht sogar so ein nettes Lächeln einfach kaputt. Ja, aber da solltet ihr am besten mal den Feminismus fragen. Vielleicht kann der euch da helfen. Ja, dann habt ihr also das Abschlusspanel, das, wie ich hier gerade sehe, hieß laut werden, Ausrufungszeichen, wie Feminismus Verstärkung findet. Das habt ihr dann geschwänzt, ja. Ja, und ich kann dir aber auch sagen, wie Feminismus eigentlich, ich glaube, bei so ziemlich auch allen Workshops im Endeffekt das, was wir dabei rauskam, was müssen wir tun oder was brauchen wir, um weiter voranzukommen in unserer feministischen Arbeit, ja, Geld. Ne, Förderung. So. Ich denke, das wird dann auch das gewesen sein, was am Ende bei rauskam. Jetzt lächle ich gerade abschätzig. Also, ich habe ja keine Kamera hier, aber ich lächle gerade ganz, ganz abschätzig. Ja. Also, wären wir jetzt hier in einem Workshop? Ja. Dann wärst du schon rausgeflogen. Tja. Ich hoste aber leider. Ja, gut. Und das war's schon. Ja, ich denke, das Abschlusspanel wird auch gar nicht so lange gegangen sein. Ich glaube, die werden das auch einfach nur schnell durchgeprügelt haben, weil die sowieso schon im Verzug waren, was die Zeit anging. Ja, was natürlich ein absolutes Highlight waren die war die Verpflegung am Mittag, vegane, vegetarische Suppe und so Zeug. Das ist auch gleich gemerkt, dass die Leute, die mir während der Vorträge so am radikalsten vorkamen und am seltsamsten, die haben sich gleich beim Essen alle so auf dieses vegane Curry gestürzt. Bam! Daran konntest du die recht gut ausmachen. So, ich bin dann, weil mir war ja dann auch irgendwann langweilig, bin ich darum. Und tatsächlich, also die Leute, wo ich dachte, während der Vorträge, ja, die sind ein bisschen komisch, die standen alle mit ihrem veganen Curry da in der Ecke. Und haben sich gegenseitig erklärt, wie sehr sie doch recht haben. Das ist veganophob. Ja, Entschuldigung. Jetzt fühle ich mich schlecht. Sehr gut. Jetzt kriege ich auch meinen Stempel. Haha. Ein Zertifikat, ja. Ja, Chris, beim nächsten Mal kommst du einfach mit. Ja, beim nächsten Mal habe ich vielleicht auch Zeit. Mal schauen. Ja, wie gesagt, ich habe diesen Horror ja quasi auch schon mal in anderer Art durch. Da, also diese Nummer da damals im Bundestag. Das war auch schon ziemlich wild, auf jeden Fall. Ja, das ist einfach viel. Also wenn ich das online mir das Zeug reinziehe, dann kann ich das halt kontrollieren, wie viel ich mir davon reinziehe. Ja. Und wenn ich merke, jetzt ist es zu viel, dann mache ich halt die Kiste einfach aus. Aber, und das war auch im Nachhinein, muss ich ehrlich sagen, mir abends noch echt in den Knochen gesteckt, dass ich so viel runtergeschluckt habe. Also ich mache das gern wieder für euch Affen, aber dann nicht mehr mit dem festen Vorsatz, nicht rauszufliegen. Weil ich habe echt viel mir auf die Zunge gebissen und viel runtergeschluckt an dem Tag. Und das fuchst einen dann natürlich so ein bisschen im Nachhinein. Ja, das kenne ich auf jeden Fall gut, das Gefühl. Ja. Ja, insbesondere eben diese junge Frau mit ihrer Feindlichkeit, Gedröse da, weil die war wirklich fürchterlich. Und die ist halt auch mit der Gewissheit aus dem Gespräch rausgekommen. Jetzt habe ich der Kleinen die Welt erklärt. Na, und das nagt dann so ein bisschen. Ja, das war's eigentlich schon. Also, es war ein langer Tag, aber es ist relativ wenig passiert. Es wurde einfach nur alles ziemlich in die Länge gezogen, hatte ich das Gefühl. Ja. Ja. Haben sich natürlich im Nachhinein einige mich noch angesprochen, ob man sich nicht vernetzen mag. Ja. Hm. Ich scheine also wolltest ein du rein sehr ins Netz? Ja, ich hab also wohl den Eindruck da gemacht, ich wäre voll mit drin. Keine Ahnung. Ja, es hieß ja auch Netzwerktreffen. Also von ja, das war, da wurde genetzwerkt. Also so. bei der wollte sich mit deinen Begleitern auch jemand vernetzen, oder? Ja, also die Psychologiestudentin, mit der sie da diese Diskussion hat, die hat noch ihre E-Mail-Adresse notiert, weil sie da gerne noch irgendwie noch weiter diskutieren wollte. Und ja, mir hatte ja noch die von der Frauenförderung ihre Karte gegeben, sich auch auf meine Begleitung, weil mit dem hatte sie auch diskutiert. Aber ansonsten, glaube ich, waren die Leute nicht so begeistert von den beiden. Die hatten sich aber auch wirklich zielgerichtet, so hinter die Hardcore-Leute gesetzt bei den Vorträgen. Und ich kenne die beiden ja nun. Ich war ja auch schon mit den beiden bei dieser Feministen-Porno am Monaten. Die können halt nicht leise miteinander reden. Die reden dann so, dass mindestens die nächsten drei Reihen das noch mit. Ne? So. Und deswegen, wenn sie sich da, denke ich, sowieso schon Freunde gemacht haben. Bei der Pro-Choice-Bewegung. Ja, was war das für eine feministische Pornoveranstaltung, wo du warst? Ja, das war, ach Gottchen, wann war das denn? Ich kann jetzt gerade leider gar nicht mehr sagen. Sommer, glaube ich, Mai oder so. Da war so ein feministisches Pornofestival. Da wurden halt feministische Pornofilme gezeigt. Und, ja, wir hatten letztens nämlich über die Poor Yes Awards bei den Weltraumaffen berichtet. Aus Berlin waren die. Oh, schön. Ja, also das waren, wie hieß das denn nochmal? Ich weiß es leider gerade gar nicht mehr, wie das hieß. Es war hier auch, das war in der Neustadt. Oder Ja, es war in der Neustadt. Da wurde dann kurz vorher noch der Veranstaltungsort gewechselt und die gewechselt. Die sind da super, super organisiert, die Leute. Und im Endeffekt fand das Ganze dann in so einem kommunhaften Unterschlupf statt. Und das war rundherum, war überall nur Industrie. Und ich dachte nur, oh, also wenn wir uns jetzt hier daneben benehmen, unsere Leichen wird niemals jemand finden. Sah auch wirklich so aus, als würden da gewisse Gruppierungen ihre Leichen verscharren. Nee, und da wurden dann eben vier, ich glaube vier waren es, vier feministische Pornofilme gezeigt. Und dann gab es danach noch eine Diskussion mit Regisseur und Schauspielern und so ein Kram. Und ja, also der erste feministische Pornofilm war irgend so ein Cartoon, wo sich im Laufe des Cartoons die Vagina, also von der Hauptcharakter versucht die ganze Zeit zu masturbieren. Klappt nur nicht, wird immer wieder gestört. Und dann zieht sie sich eine Tüte rein und dann löst sich quasi ihre Vagina von ihrer und schubbert sich dann an allen möglichen Sachen, also irgendwie an den Vorhängen, an irgendwelchen Troddeln und an irgendwelchen Bürsten und irgendwann kommt dann der Hauptcharakter zum Orgasmus. Nee, vorher, du hast die ganze Zeit im gegenüberliegenden Hochhaus so einen Creep, der immer versucht, den weiblichen Hauptcharakter zu beobachten. Und der schleicht sich dann bei ihr bis in den Hausflur, bis vor ihre Tür. Und das kriegt halt die Vagina mit. Die stürmt dann in den Hausflur, verwandelt sich in ein Monster und verjagt dann den bösen, bösen, creepigen weißen Kerl. Okay. Ja. Klingt sehr feministisch. War seltsam, aber ging noch. Ging noch. Der zweite Film war dann, Gottchen, ja genau, der zweite Film war dann, da ging es dann um diese zwei älteren Damen im Fahrstuhl. Ja, da bleibt der Fahrstuhl stecken und die eine Frau muss ganz dringend aufs Klo. Und sagt das dann auch der anderen Frau und die räumt dann einfach nur kommentarlos ihre eigene Handtasche. Erleichtert sich dann in die Handtasche. Und während sie so da hockt und in die Handtasche der anderen pinkelt, kommt die andere plötzlich auf die Idee, sie muss ihr jetzt den Hintern versohlen. Ja. Okay. Und zum Schluss gehen beide dann aus diesem Fahrstuhl raus, der fährt dann weiter. Und jeder hat so einen Henkel von dieser Handtasche voll Urin in der Hand und sie sind dann in irgendeinem Kaufhaus und dann tauschen sie da die vollgepinkelte Handtasche einfach gegen eine andere aus. Das war dann der zweite Film. Ja, I feel empowered, würde ich sagen. Ja, ich glaube, da ging es eher darum, also das hat die Regisseurin im darum, Frauen über 40 sichtbar zu machen. Weil Frauen Okay. über 40 sind ja unsichtbar. Quasi. Total. Ja, also ich stimme ja überein, dass man Frauen im Mainstream-Porno jetzt nicht, ne, dass da alles eher auf jung und ne, knackig und weiß ich nicht. Und da stimme ich ja vollkommen zu. Aber das ist halt ein Problem. Erstmal kein Problem. Und du kannst es halt auch nicht wirklich in den Griff bekommen, weil da halt einfach die Nachfrage für da sein muss. Ne? Und wenn halt die meisten Männer nicht auf ältere Frauen stehen, ich glaube, die beiden waren auch schon Mitte 50 oder so. Dann ist das halt so. Na, was willst du da groß machen? Die brauchen Feminismus. Die brauchen dringend Feminismus, damit Männer anfangen, auf ältere Frauen zu stehen. Die in Handtaschen pinkeln Die und in Handtaschen pinkeln. Und diese dann im Kaufhaus. Ah, ja, Schweinerei. Antikapitalismus ist auch mega sexy. Wobei ich sagen muss, ich fand den Film an sich ganz, ganz gut. Ne? Ich hatte die Beschreibung des Films damals gelesen, hörte, habe dann nur gelesen, ja, zwei Frauen im Aufzug, die eine muss dringend aufs Klo und dann passiert was Peinliches und das sorgt dafür, dass die beiden sich irgendwie verbunden fühlen. Ich dachte, oh mein Gott, nein, bitte nicht anpinkeln im Fahrstuhl, oh nein. Ja, und ich dachte wirklich, da geht's jetzt richtig rund. Die eine pinkelt die andere an und dann wird da richtig schön pornomäßig übereinander hergefallen, aber das war es ja zum Glück nicht. Und ich muss auch sagen, die Schauspielerinnen waren spitze. Ne? Also das meiste lief halt über Mimik, weil nicht viel gezeigt wurde. Und die Das haben kann das ich schon mir gut nicht gemacht. vorstellen. Also, Aber es wenn man sich für war sowas halt, hergibt, dann muss man ja. schon, muss man, glaube ich, schon besondere Ja. Leistungen da bringen, auf jeden Fall. Ja, aber es war halt, also es war halt auch kein Porno, ne? Ja. Das ist halt. Der dritte Film war auch kein Porno. War einfach nur so ein bisschen wie so ein Pink Floyd-Video aus den 60ern auf LSD. Also, war eigentlich nur, das waren einfach so Formen und Kreise, die so ineinander und einfach total psychedelisch und dann auch so eine psychedelische Mucke im Hintergrund und so eine Frauenstimme, die sagt, du bist der Mittelpunkt des Universums. Um dich herum ist nichts. Weißt du, ich saß Aber ja, das muss ich aber gleich auspiepen, nicht, dass hier noch jemand hier da uns so, einen wow. Strike Ja, gibt oder so. also, Weil wir ja das war einfach echt der Hardcore-Porno schlechthin, muss zu ich sexy sagen. werden hier, meine Güte. Da fehlt noch ein bisschen Saxophonmusik. Nee, das war wirklich. Also im Endeffekt waren es waren vier Filme und nur der letzte war eigentlich ein Porno. Und der war auch seltsam. Da war viel Geschwabbel mit drin. Und das nicht, weil die dick waren, sondern weil der Film so ziemlich die ganze Zeit in Slow Motion gedreht wurde und die sich immer gegenseitig irgendwo auf die Körperteile gehauen haben und dann hat das gewabbelt. Okay. Also da sind am Anfang des Films einfach zwei Frauen auf eine Matratze gefallen, was eigentlich symbolisieren sollte, die beiden, das waren zwei außerirdische Frauen, auf der Erde. Die Matratze war die Erde. Und die beiden kommen von dem Planeten Erdanbindung. Dementsprechend ist das völlig neu für sie. Und dann, also zwei nackte Frauen übrigens, nackte Frauen, die auf der Matratze landen. Und dann haben sie gegenseitig ihre Körper erkundet, weil das ganz toll und anders ist mit Erdanziehungskraft. Und ja, ich stehe jetzt nicht so auf lesbische Pornos. Ich bin heterosexuell. Da hat irgendwie Kerl gefehlt, meiner Meinung nach. Für andere war es bestimmt super. Ziemlich viele Körperflüssigkeiten. Naja, muss man drauf stehen. Und dann war das eigentlich, was dann im Endeffekt lustig war, war, dass im Laufe dieses Films dann zwei Dildos aufs Bett geworfen wurden. Und dann die beiden sich erstmal die Dildos an die Stirn gehalten haben und miteinander gekämpft haben. Okay. Ja. Ja, und dann also es wurden nicht nur Dildos sondern auch so Strap-on-Dinger. Dann die letzte Aufnahme war quasi, die eine diesen Strap-on anhatte mit diesem Dildo und den immer so hin und her geschwungen hat und die andere davor gekniet hat, so ganz hypnotisiert. Und dann wurde quasi so weggeblendet, nur auf das Gesicht von der einen, die sich das. Und dann hat man der einfach so ein Glas Wasser ins Gesicht gekippt und dann war der Film. Okay. Ja, also das war halt auch, ne? Da war dann die feministische Porno-Veranstaltung, auf der ich war. Ja, war jetzt auch nicht so der Brüller. Habe ich mir auch mehr von erhofft. Aber es ist wie gesagt, sobald die da in ihrer eigenen Filterblase sich lieben, ist es eher unlustig. Da muss man eigentlich mal so ein paar Antifeministen reinschubsen, die ein bisschen Stimmung machen. Oh ja. Ja, Ja, gut. wurde mir ja auch noch gesagt, vor der Aktion jetzt hier mit der Geschlechtertagung, ich solle doch ganz zum Schluss rausgehen und sagen, ach so, liebe Grüße von den Weltraumaffen. Ah, ich aber dann habe ich, ja, das habe ich lieber gelassen. Dachte ich mir sonst, wenn da, oh, wir sind rausgejagt. Was auch keiner, wie du meinst. Wahrscheinlich denken sie, Ja, das wäre oder einer von das. den Darstellern gewesen aus dem außerirdischen Porno oder so. Ja. Ja, Tja. wir waren ja noch nicht mal bei Agentin oder so. Ich weiß auch gar nicht, was da los ist. Bei Agente, das Ja. haben sie doch runtergenommen. Ja, aber da hatten sie uns ja nicht drauf. Du meinst jetzt Also, diesen Online-Pranger, ja, genau. ne? Also, wir sind ja kleine Lichter. Chris? Ja. Hörst du mich noch? Hallo? Keine Ahnung, woran es lag. Also Discord spinnt bei mir gerne mal. Ja, also ich hatte dich noch gehört, aber ja. Okay. Ja, du meintest diesen Online-Pranger, Ja, Agentin, genau, ne? ja. Ja, Ja, also. also soweit ich weiß, existiert der gar nicht mehr, ne? Ja, da hätte ich ja eigentlich schon erwartet, dass wir mal bei sowas landen, aber Ja, irgendwie. eigentlich schon, ne? Bisschen enttäuschend, muss ich schon sagen. Ja, Da müsste ich euch ein bisschen mehr Mühe geben. Wahrscheinlich, ja. Ja. Ja, das war's eigentlich schon. Also mehr habe ich gar nicht zu erzählen. Ja. Kann auch sein, dass ich in den letzten anderthalb Wochen schon wieder ein bisschen was vergessen habe. Ich glaube aber nicht, weil ich habe eigentlich ein ziemlich gutes Gedächtnis. Ja, ich glaube das. So wie jede Frau, ne? Wir merken uns alles. Vergessen nicht. Ja gut, danke auf jeden Fall für den Erfahrungsbericht. Bitte. Und ja, den Rest der Leute hört mich dann wieder am Sonntag bei den Weltraumaffen. Und die Gwenny vielleicht irgendwann mal wieder. Vielleicht irgendwann mal wieder. Alles klar. Ciao, Leute. Bis Sonntag. Tschüss.